Eines Mannes muss aber hier unbedingt gedacht werden, der im Besitze der jüdischen Geheimprotokolle aus ihnen genugsam viel herauszulesen wusste, den Weg der Erneuerung tapferen und entschlossenen Mutes einzuschlagen und seinem deutschen Volke zu zeigen. Gottfried Feder, Verfasser der Schriften »Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes« 1920, »Der Staatsbankrott, die Rettung« 1921, »Der kommende Steuerstreik« 1921 und endlich »Der nationalsozialistische Staat« 1923. Abermals ist es bezeichnend, dass eben ein Mann der Rechnungsgewohnheit, ein Ingenieur, kommen musste, um diese dem Arier so fernliegenden Gebiete selbstherrlichen Geistes zu durchforschen, und abermals wäre dies nicht gewesen, wenn nicht, wie in Wien der Zwang der Beratungen, so hier das Vorhandensein und Aufsehen der neu erschienenen Protokolle die Gleichgültigkeit verscheucht, die Denkkraft auferweckt hätte. Dass dieses Buch aus der wirtschaftlichen Verschlafenheit nur diesen Mann und eine tapfere Schar von Anhängern erweckte, die in einem Vereine zur Brechung der Zinsknechtschaft München zusammentraten, ist befremdlich genug. Freuen wir uns aber an dieses einen Unermüdlichkeit sowie an Bernhard Köhler, seinem Mitstreiter, der in der bereits erwähnten, leider nach 10 Nummern eingegangenen Zeitschrift vom Geld- und Finanzsachen den unentwegten Kampf wider den Weltvampir und für eine neue arische Wirtschaftsordnung mit Liebe, Fleiß, Ausdauer und heller Begabung geführt hatte. Dass diese wenigen nicht anders als 30 Jahre früher die beiden in Wien dem ingrimmigsten Vernichtungsgelüste anheimfielen, darf uns nicht Wunder nehmen, und wenn sie heute noch leben, so ohnehin nur in Abhängigkeit und wirtschaftlicher Ohnmacht, welche beiden Faktoren die neunmal Weisen ja immer blindlings vertrauen, wenn im arischen Lager ein erstes Aufflammen des fassenden Geistes auszubrechen droht. Gestehen wir es uns ganz ehrlich, auch bei uns genügte die furchtbare Not der Zeit allein nicht, uns aus der Passivität und Unfähigkeit selber zu denken zu befreien. Ja, nicht einmal das Buch, dessen Weisheitssätze ja die Grundlage zu allen unseren Ermahnungen in deutscher Geist oder Judentum bildeten, hätte jenes geheimnisvolle Aufblitzen tiefster Erkenntnis gebracht, das nur verglichen werden kann mit dem Sehendwerden des eben noch Blinden oder aber mit dem plötzlichen Aufreißen eines Vorhangs vor noch nie gesehenen Dingen. Dies aber geschah uns erst durch Gottfried Feders persönlichen Vortrag in Wien, welcher uns gleichzeitig die letzte Einsicht in die Unfähigkeit des Durchschnittsariers bot, wirtschaftlich zahlenhaften Denken mit voller Aufmerksamkeit und Aktivität des Geistes zu folgen. Denn seltsam, in dem Augenblicke, wo Feder das unentbehrliche und exakt überzeugende Ziffernmaterial vorzubringen wusste, war eine Zerstreutheit, ein Nachlassen der Aufmerksamkeit, ja geradezu eine seltsame Lähmung aller fassenden Geisteskräfte unverkennbar. Die guten Leute begannen, in die Luft oder aber auf die Uhr zu schauen, ein deutlicher Beweis, dass es sie langweilte, diese so ungeheuer wichtigen Dinge zu erfahren, von denen Sein oder Nichtsein ihrer eigenen kommenden Generation abhängt und die, unverstanden, geradezu zum Untergange der arischen Menschheit führen müssen. Da verstanden wir zutiefst, worin des Juden Überlegenheit bestünde, worauf sich seine Zuversicht, ja Gewissheit auf die Weltherrschaft stützte und was es demnach zu überwinden, zu vermeiden gelte, damit arischer Geist das gesamte Geld- und Finanzproblem wirklich völlig erfasse, ohne an der Ziffernunfähigkeit zu Schanden zu werden. Und da reifte der Entschluss, die Gesetze arischer Wirtschaftsordnung in einer Weise darzustellen, die zu unerschütterlichen Einsichten und neuen Gesetzen führe, ohne dass es nötig sei, ziffernmäßige Details aufzutischen. Das muss dem Reformator, dem Neuorganisator bei der Verwirklichung zur Verfügung stehen und von Fachmännern durchdacht werden. Das Volk aber muss verstehen, was es dem fastenden Geiste wirtschaftlich gemäß ist, dann wird es denen, die sein Vertrauen genießen, und gebe Gott, dass es endlich die ehrlichen arischen Führer sein werden, die ihm so qualvolle Beschäftigung mit Tabellen und Rechnungen überlassen können. Feder aber gebührt das weltgeschichtliche Verdienst, als einer der ersten einem seinem bayerischen Staate den exakten Vorschlag gemacht zu haben, anlässlich der Errichtung eines Elektrizitätswerkes den einzig richtigen und sinnvollen Weg der Ausgabe entsprechender Scheine für dieses Werk gemacht zu haben, statt, wie gewohnt, zu den Geldleuten zu laufen. Dass sein Vorschlag nicht durchgeführt wurde, nimmt diesem ersten Aufblitzen arischen Denkens nichts von seiner Bedeutung, ebenso wenig, dass er nicht sah, dass es Staats-, nicht Banknoten sein können, die ruhig in den Kreislauf der Wirtschaft einmünden könnten, ohne Schaden oder gar irgendeine Entwertung zu stiften. Ebenso wenig, dass der geniale Erfinder Edison in Amerika als Freund Henry Fords mit diesem gemeinsam einen völlig analogen Vorschlag zu machen wusste. Abermals ein Mann der Technik ist es hier, der diese so erlösungsbedürftige Frage im Lande der furchtbarsten Spekulationswut im arischen Sinne zu beantworten versuchte. In diesem der Neugestaltung geweihten Buche kann es nicht unsere Aufgabe sein, das Ungeheure und Ungeheuerliche durchzuschreiten und durchzudenken, was mit Anleihen an den arischen Staaten seit Jahrhunderten verbrochen wurde. Das mag der Leser in Sombarts »Die Juden und das Wirtschaftsleben«, in Roderich Stolzheims »Das Rätsel des jüdischen Erfolges«, in den Schriften von Ruland, Germanicus, Schober und Feder nachlesen. Unendlich bedeutsam ist hier die von Köhler aufgestellte Tabelle, die erweist, warum der jüdische Geheimbund zur Erreichung seines Weltzieles das Deutsche Reich vernichten musste. Ist doch die ach so kurze Zeit seines Bestandes jene letzte Hemmung gewesen, bevor die Versklavung der ganzen Welt in jäher, beinahe senkrechter, nicht mehr Kurve, sondern Höhenlinie ins Unendliche emporschnellte. Von der Vernichtung dieses letzten Bollwerkes an hemmt nichts mehr den Aufstieg zur Höhe, den Flug der Anleihewirtschaft. Kommen noch die Goldanleihen in Österreich und in Deutschland als letzte Krönung hinzu, dann hat Zion sein Werk der Versklavung und Vergewaltigung vollendet und ist nicht mehr zu hindern oder gar zu besiegen, wenn nicht das Wunder des erwachenden, aufschauenden, erfassenden, seine Fesseln zerreißenden und seinen Widersacher endlich wirklich erkennenden und für alle Zeiten vernichtenden Arias sich begibt. Dass es sich begebe, dafür will dieses Buch eben die nötige Vorsorge getroffen haben. Wie aber ein Mensch, der um zu leben sich an einem Gliede fesseln lässt und dann, weil ihm unter dieser Bedingung wieder Nahrung versprochen wird, sich für jede Mahlzeit ein Glied nach dem anderen mit Stricken umwinden lässt, bis er wie eine gewickelte Mumie hilflos und leblos daliegt, so ließen sich die Völker, um der Not der alten Anleihen, die begreiflicherweise nie eine dauernde Hilfe schufen, da sie ja nur den Staatshaushalt mit immer größerer Zinsenlast beluden, zu entgehen, neue aufhalfen, bis ihr ganzer Steuerapparat nur mehr dem einzigen Zwecke diente, die ungeheure Zinsenmenge einzutreiben, so dass der Steuerapparat als der Exekutor an den gefesselten Staaten für Zions Zinsendienst geworden war. Durch den Weltkrieg aber gelang Zion sein letztes Meisterstück. Die Valuta der besiegten Staaten dadurch, dass Geld an den Börsen so wie jede beliebige Ware gespielt werden durfte, durch die Herabwertung, welche die Schafrusse auf diesen Börsen von einer klar operierenden Zentrale aus geleitet, die Weltmessereinheiten der zu vernichtenden Staaten zuführte, dem Nullpunkt anzunähern, sobald das Kommando hierzu gegeben würde. Dies Kommando aber wurde stets in dem Augenblicke gegeben, wo sich der Wille zur Befreiung vom jüdischen Joche in den jeweiligen Staaten zu bedenklich regte oder aber wo das Gesamtvernichtungsmanöver aller Staaten es gerade erheischen mochte, den einzelnen Staat im Werte seiner Valuta herabzudrücken. Die ungeheuerliche Dummheit aller arischen Staaten und deren Hüter, sich diesen Wahnwitz der Wertmesserschwankung in Bezug auf seinen Wert gefallen zu lassen, ist so groß, dass dies Problem einer eigenen Behandlung nunmehr zugeführt werden muss.